Well, we're back. So, wir sind zurück. Morning again. Guten Morgen wieder. So we saw that the Holy Spirit, he knows everything. So, wir haben gesagt, dass der Heilige Geist alles weiß. That shows that he's God. Only God knows everything. Und das zeigt, dass er Gott ist, denn nur Gott kennt alles, weiß alles. Sometimes we think our wives know everything too. Ja, ich weiß. Manchmal denken wir auch, dass unsere Frauen alles wissen. Actually, it's only a divine attribute. Aber das ist nur eine göttliche Eigenschaft, die sie haben. It's a lot too. Und Daniel weiß auch sehr viel. Then we saw that he is omnipresent. Und wir haben gesehen, dass er omnipräsent ist, also allgegenwärtig. Und allmächtig. So let's look at the third, the fourth divine attribute. Und jetzt lasst uns die vierte Eigenschaft, die göttliche Eigenschaft anschauen. Divine. Die Macht, dass er göttlich ist. He is eternal. Er ist ewig. You know, only God is eternal. Und wisst ihr, nur Gott ist ewig. So since the Holy Spirit is eternal, it means he must be God. Und da der Heilige Geist ewig ist, das bedeutet, dass er Gott sein muss. Look what the Bible says in Hebrews chapter 9, verse 14. Und schau, was die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 14. Much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen vor toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? The eternal Spirit. Den ewigen Geist. Nobody is eternal unless he's God. Und keiner kann ewig sein, außer er ist Gott. So the Holy Spirit is clearly divine. We've seen this in this four. Der Heilige Geist ist ganz klar göttlich. Wir sehen das in diesen göttlichen Eigenschaften. But you know, there are many other proofs in the Bible that he actually is God. Aber wisst ihr, es gibt noch ganz viele andere Beweise, dass er Gott ist. I'll show you one. We're not going to read the whole verse. Und ich möchte euch etwas zeigen. Ich werde nicht den ganzen Vers lesen. But just to show you that he really is. Aber einfach um euch zu zeigen, dass er Gott ist. In Acts chapter 5. In der Apostelgeschichte 5. Is the story of Ananias and Sapphira. Da gibt es die Geschichte von Ananias und Sapphira. They sold the land and kept a little part of the money back. Und wir wissen, dass sie das Land verkauft haben, aber etwas Geld zurückbehalten haben. Have to do that. That was their own choice. Und sie mussten das nicht tun, das war ihre freie Entscheidung. But what happened when they did that? Und was ist passiert, als sie das getan haben? Interesting thing that Peter said. Da ist das Interessante, was Peter gesagt hat. First Peter said that they actually lied to the Holy Spirit. That's in verse 3. Erstens hat Petrus gesagt, dass sie den Heiligen Geist belogen haben. It was very clear. Why does Satan fill your heart to lie to the Holy Spirit? Und es war ganz klar, wieso, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast? Is to talk into. Aber dann sagt er weiter. Why have you conceived this in your heart? You have not lied to man, but to God. Warum hast du denn in deinem Herz diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. So who did they lie to? God or the Holy Spirit? Also wen haben sie angelogen? Gott oder den Heiligen Geist? So the Holy Spirit is God, obviously. Aber der Heilige Geist ist ja Gott, ganz klar. Und wieso hebe ich das so heraus? Actually, people who don't believe that he is God. Weil es gibt wirklich Leute, die denken, dass er nicht Gott ist. Evangelical Christians who don't believe that. Es gibt auch evangelikale Christen, die das nicht glauben. We have to really make sure that we understand why he is God, so we can bring the argument. Und deshalb müssen wir auch sicherstellen, dass wir verstehen, wieso, dass er Gott ist, dass wir die Argumente bringen können. He is not God, but only a power and influence. We relate to him completely different. Weil wenn er nicht Gott ist, sondern nur eine Kraft und ein Einfluss, dann werden wir ganz anders mit ihm in die Beziehung treten. Because once I understand that he is God, my relationship becomes just the way it is to the Father or the Holy Son, to the Son Jesus. Just I relate to him a little bit differently, like in practice. Weil wenn ich verstehe, dass er Gott ist, dann werde ich mit ihm genauso in Beziehung treten wie mit dem Vater und Jesus, nur ein bisschen anders, wenn es zu praktischen Dingen kommt. But he's God. Zum Beispiel, Jesus ist mein Bräutigam, aber er ist Gott. God is my father, but he's. Und Gott ist mein Vater, aber er ist Gott. The Spirit is my best friend, but he's. Und der Heilige Geist ist mein bester Freund, aber er ist Gott. So while I relate to all of them differently, different in a sense. I relate to all three of them to as God. So, während ich unterschiedlich mit ihnen in Beziehung trete, trete ich trotzdem mit allen drei in Beziehung als Gott. Und erinnert euch daran, there is a God. Da gibt es einen Gott. His name is the Holy Spirit. Und sein Name ist der Heilige Geist. And he longs to be a very best. Und er sehnt sich danach, dein bester Freund zu sein. Isn't that ist das nicht unglaublich? Now you don't only have a father who passionately loves you and who is God. Und jetzt hast du nicht nur einen Vater, der dich leidenschaftlich liebt und Gott ist. You don't only have a bridegroom that is in love with you and is God. Und du hast nicht nur einen Bräutigam, der dich liebt und Gott ist. But you also have a best friend that really cares about you and is God. Sondern du hast auch einen bester Freund, der sich nach dir sehnt und Gott ist. Incredible. Und das ist unglaublich. We're going to talk about the personality of the Holy. Morgen werden wir über die Persönlichkeit vom Heiligen Geist sprechen. Und wir sehen uns morgen.